1 Live. Infos. Mit Bastian Rudde um 18 Uhr. NRW-Ministerpräsident macht Vorschlag zu belgischem Pannen-AKW. Erster FC Köln schafft ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga und das Wetter. Viele Wolken und nachts bis minus 4 Grad. Atomkraft. Die NRW-Regierung will den Druck auf Belgien erhöhen, das umstrittene AKW Tihange abzuschalten. In den Reaktoren in der Nähe von Aachen gibt es immer wieder technische Probleme. NRW-Ministerpräsident Laschet hat Belgiens Regierung jetzt nach eigener Aussage einen Lösungsvorschlag gemacht. Christina Schneider berichtet. Immer wieder ist Tihange in den Schlagzeilen. Meistens geht es um technische Probleme, weswegen die Reaktoren vorübergehend abgeschaltet werden müssen. Die belgische Regierung hält trotzdem an ihnen fest. Ihre Begründung? Ohne Tihange könnte der Strom in Belgien nicht reichen. NRW-Ministerpräsident Laschet will das nicht gelten lassen und hat dem Kölner Stadtanzeiger vorgeschlagen, den fehlenden Strom aus NRW zuzuliefern. Dafür will er weiter auf Braunkohle setzen, woran es ebenfalls viel Kritik gibt. CSU-Parteitag. In Bayerns Politik haben zwei Streithähne offiziell Versöhnung gefeiert. Die CSU-Politiker Söder und Seehofer hatten sich lange bekämpft. Jetzt wollen sie zusammen Wahlkampf machen. Lieber Horst, ich habe von dir viel gelernt. Du hast mich auch manchmal geprüft. Aber es war zum Wohle des Freistaats Bayern. Er kann es und er packt es. Das ist Markus Söder. Söder ist auf dem Parteitag offiziell zum Spitzenkandidaten gekürt worden und soll nächstes Jahr Ministerpräsident in Bayern werden. Das Amt hat jetzt noch Seehofer. Er bleibt Parteichef, verliert aber ein Stück Macht. Bitcoins. Das Land Hessen könnte mit der Digitalwährung kräftig Gewinn machen. Es will knapp 130 Bitcoins verkaufen. Sie wurden vor 3 Jahren auf Computern von Internetkriminellen beschlagnahmt. Damals waren die 130 Bitcoins etwa 50.000 Euro wert. Inzwischen sind es 2 Millionen, weil der Wert der Digitalwährung gestiegen ist. Es wäre wohl der bisher größte Bitcoin-Verkauf durch deutsche Behörden. Erfolgserlebnis. In der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln den ersten Sieg geschafft am 17. Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Stefan Rutenbeck gewann im eigenen Stadion 1:0 gegen Wolfsburg. Das ist einfach fürs Selbstvertrauen, fürs Weiterarbeiten in den nächsten Monaten absolut elementar. Also mit einem Negativerlebnis jetzt nochmal in den Winter zu gehen, glaube ich, die Jungs wären völlig am Arsch. Trotz des ersten Sieges bleibt Köln abgeschlagener Tabellenletzter. Die anderen Ergebnisse von heute: Frankfurt-Schalke 2:2, Stuttgart-Bayern 0:1, Bremen-Mainz 2:2 und Augsburg-Freiburg 3:3. 1 Live. Sektorwetter. Am Abend und in der Nacht viele Wolken, meistens trocken, ab und zu Regen und in höher gelegenen Regionen Schnee. Da können die Straßen glatt sein. Nachts gehen die Werte runter auf bis zu minus 4 Grad. Auch morgen sind viele Wolken am Himmel, Regen und Schnee sind eher selten. In Lüdenscheid morgen höchstens 2 Grad, in Arnsberg und Erkelenz bis 4, in Dortmund und Kulheim bis 5 Grad. Am Montag lockern die Wolken dann auch mal auf. Stauschau. Die Autobahn 40 Dortmund Richtung Essen ist zwischen Bochum-Freudenbergstraße und Bochum-Hamme nach einem Unfall mit mehreren Autos gerade gesperrt. Gerade 4 Kilometer Stau ab Kreuz Bochum. A560 Hennef Richtung St. Augustin zwischen Siegburg und Dreieck St. Augustin West 1 Kilometer stockend. Und dann noch die A565 Bonn Richtung Meckenheim zwischen Dreieck Bonn Nordost und Bonn Auerberg 2 Kilometer stockend. Eins live. Gold. Mit Linda Reitinger, guten Tag Sektor. Die nächsten 2 Stunden checken wir wieder die Woche unserer Stars und holen uns dabei auch gern ein paar gefrorene Zehen, denn wir machen unter anderem auch einen kleinen Ausflug ins Zillertal in Tirol, bei der gestern Weltstar Ed Sheeran ganz privates Konzert gespielt hat für gerade mal 200 Fans. Die kamen dafür dann auch echt aus der ganzen Welt. Kim aus Sydney zum Beispiel stand so ein bisschen bibbernd da im Schnee in ihrer Jeansjacke, aber auch mit ganz vielen Glückskäfern im Bauch. It took us about 23 to 24 hours. Wir haben 23 Stunden gebraucht von Australien bis hierhin. Aber das ist okay. Als wir erfahren haben, dass wir Tickets gewonnen haben, war uns klar, wir fliegen überall in der Welt hin, nur um Ed zu sehen. Na, ob sich der Aufwand gelohnt hat und wie glücklich unsere 1Live-Gewinner aus Bad Oeynhausen am Ende waren, das hört ihr hier in 1Live noch in dieser halben Stunde. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, Now do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Eins Live. Now you're on cardboard, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. Got me saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Oh, boss, and I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting. Just to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears. Just to remind myself of how good it is.

Gestern Abend, 21 Uhr, in einer verschneiten Hütte in Tirol. Alles ist blau erleuchtet und zwischen Holzbänken klettert ein Mann mit seiner Gitarre auf die wohl kleinste Bühne der Welt. 1 Live. Schneekonzert mit Ed Sheeran. Hi Sexe, I'm Ed. Join me for a perfect show in the snow. Ed Sheeran ist einer der größten Stars, die wir haben so zu Zeiten. Und gestern hat er ein exklusives Fankonzert gespielt in genau der Hütte am Hintertuxer Gletscher, in der er das Video zu seinem Song Perfect gedreht hat. Ihr konntet Tickets gewinnen bei uns und dann los mit 1 Live-Moderatorin Freddy Schürhenk. Ne? Die hat sich nämlich auch in ihre schickste Thermounterhose geschmissen und war dabei. Freddy, sag, wie außergewöhnlich war es denn nun? Also die Location war schon wirklich krass. Eben mitten in den Bergen, überall Schnee und kleine erleuchtete Holzhütten. Das sah so ein bisschen aus, als wäre beim Lebkuchenhausbau der Zuckerguss explodiert. Wirklich schön. Okay. Aber die Fans, die haben gestern auch wirklich was auf sich genommen. Wie Melanie aus Innsbruck zum Beispiel. Sie hatte seit 2 Uhr vor der Hütte gestanden, weil sie gehofft hat, von Ed vorm Konzert ein Autogramm zu bekommen. Mhm. Warten bei Minusgraden und kein Tee zum Aufwärmen. Boah. Na, das nicht. Weil sonst muss man leider aufs Klo. Und dann könntest du ihn ja verpassen. Ja, eben. Deswegen, das stresst mich ja so. Ja, irgendwie hat Ed es dann doch unbemerkt in die Hütte reingeschafft. Da hat er sich bei den Fans dann aber auch erstmal für die langen Anreisen bedankt. Einige, die kamen ja sogar aus Toronto. I know a lot of people have traveled quite far today to be here, so thank you very much for traveling over. Krass, ey, die Bilder, die ich in der Insta-Story gesehen habe jetzt von 1 Live, ne, die sahen ja auch sehr weihnachtlich aus. Der hat jetzt aber nicht irgendwie hier Last Christmas oder sowas performt, ne? Also davor hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Angst, aber nein, der Weihnachtsbaum direkt hinter Ed war wirklich das Weihnachtlichste am Auftritt. Er hat da auf der Mini-Bühne unter der Disco-Kugel einfach seine größten Hits performt, wie Castle on the Hill. Ich liebe diesen Song. Ja, ich auch. Und natürlich gab es auch noch den Song, für dessen Video er im Herbst schon hier war, Perfect. Davon waren besonders Victoria und Anastasia aus Moskau begeistert. Baby, I'm dancing in the dark. With you between my arms. Ja, souverän, ne? Es waren ja insgesamt irgendwie nur 200 Fans da, ne? Wie intim war das jetzt, das Konzert? Also die Fans standen teilweise wirklich nur eine Armlänge von Ed Sheeran entfernt. Ed-Fan Maciek aus Polen meinte zu mir, das war schon sehr persönlich. We were so close to Ed, it felt really personal. Every song felt really personal and it was magical. Die Atmosphäre war aber auch wirklich sehr, sehr locker. Es gab Pizza, Ed hat allen Drinks ausgegeben und sich für sein erfolgreiches Jahr bedankt. Leider musste er aber nach dem Konzert schnell weiter nach Frankreich. Unsere 1 Live-Gewinnerin Christine aus Bad Oeynhausen weiß schon, was sie von ihrem Abend mit Ed Sheeran niemals vergessen wird. Ich würde sagen, das Ganze hier. Also ich finde, also er, klar, selbst als Person, aber auch seine Musik, also einfach alles. Super. Ja, als ob wir aber auch was anderes erwartet hätten, ne, von Ed Sheeran. Der hat gestern in einer verschneiten Hütte in den Bergen exklusives Konzert gespielt und da natürlich auch den Song performt, den ich jetzt für euch habe. Gestern solo, jetzt hier bei mir zusammen mit Beyoncé. Das ist Ed Sheeran mit Perfect in 1 Live. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Than anyone I know, he shares

jede Samstagnacht. 3 Stunden, die besten DJs der Welt. This is 1Live and this is Martin Solveig. We are LMFAO. This is David Guetta on 1Live and I hope you're gonna love this. 1Live. DJ Session. The whole world gonna feel this. Unsere Residents und die Mixe der besten DJs. Ich bin Mogwai. Zusammen mit den 1Live Residents und einem internationalen Gast-DJ liefern wir euch die angesagtesten Tracks. Diesen Samstag mit Alle Farben und Felix Yen. I can't tell just what the hell you want. 1Live. DJ Session. Immer Samstag auf Sonntag von 0 bis 3. Nur in 1Live. 1Live. Stauschau. Um 6:30 geht es los mit der A40 Dortmund Richtung Essen. Da ist die A40 zwischen Bochum-Freudenbergstraße und Bochum-Hamme nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt. Gerade 5 Kilometer Stau ab Kreuz Bochum. Und dann noch die A565 Bonn Richtung Meckenheim zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Auerberg. 1 Kilometer stockend. Live. Gold. Mit Linda Reitinger hier. Schönen guten Tag, Sektor. Falls ihr den föhnfrisierten Mann im Weißen Haus in den USA kaum noch ertragt, gerade macht sich einer bereit, ihn abzulösen als Präsident. Dwayne The Rock Johnson. Ja, das hat er bei Ellen DeGeneres höchstpersönlich jetzt rausgehauen. Ne? Ellen nämlich so, sag mal ernsthaft, würdest du kandidieren für 2020? Und The Rock so, ja. Seriously, would you run? I'm seriously considering it, yes. Well, you did. Ja, da jubeln sie, ne? Qualifiziert wäre er aber auch auf jeden Fall so für den Job, finde ich. Ich meine, in Baywatch hat The Rock schon Ertrinkende gerettet und ein fieses Drogenkartell zerschlagen. Außerdem war er schon Sexiest Man Alive und das kann ja in Verhandlungen auch nicht schaden, so, ne? Und erfolgreicher Wrestler ist er auch schon gewesen, ne? Also irgendwie kriegt er den Trump auf jeden Fall aus diesem Oval Office. Montana! You know what it is. When you hear that. We got too drunk, we got too high. Live. Euch Treasure in 1 Live Gold, eurer Promi-Show. Ich persönlich muss ja sagen, ich bin sehr streberhaft schon unterwegs dieses Jahr, so in Sachen Weihnachten. Ne? Ich habe tatsächlich schon alle meine Geschenke da. Und jetzt wird es richtig ekelhaft. Ich habe das ganze Zeug nämlich sogar schon eingepackt. Bam! Ne? Aber auch die Stars sind in der Tat schon ziemlich in Lametta-Laune. Macklemore zum Beispiel hat schon vor 2 Wochen erstes Bild vom geschmückten Weihnachtsbaum gepostet. Und Kim Kardashian ballert uns ungefähr genauso lang schon jeden Tag zu auf Instagram mit irgendwie Fotos aus ihrem Familienweihnachtsshooting. Nur hier bei Kygo zum Beispiel sieht es ein bisschen anders aus. Der verbreitet auf Insta eher Fernweh-Stimmung und macht Bock auf Cocktailschirmchen im Saftglas statt Glühweinflecken auf der Jacke. Mit seinem Video, wie er da nämlich fröhlich planscht irgendwie im Toten Meer. Klingt so, als wäre er unter Wasser, ne? Er ist über Wasser. So, aber ganz entspannt, ne? Mit Sonnenbrille, ein Badebuchs. Ja. Na, da hätte ich schon auch Bock drauf, muss ich sagen, ne? Aber hey, auch wenn wir ihm da gerade vielleicht so ein bisschen neidisch zugucken, so selbst mit Schal bis unter die Augenbrauen, statt Sand unterm Zehennagel. Kygo Sound macht es uns ja warm im Herzen und ey, das ist am Ende doch genau das, was wir brauchen. 1 Live. Weihnachten schenkt euch Liebe. I'm a flame, you're the fire. I'm the dark in need of light. When we touch, you inspire. Feel the change in me tonight. So take me up, take me higher. There's a sparks of fire, the ignite our bones. 1 Live. Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo. Weil mir immer noch Party-Strohhalmreste am Schuh kleben und ich so gern dran denke. Gucken wir nochmal auf die 1 Live Krone letzte Woche. 1 Live Gold. Der Stargast des Abends, ne, extra aus Seattle zur Krone eingeflogen letzte Woche, war ja Macklemore. Zusammen mit Adel Tawil hat er das große Finale performt der Krone. Can't Hold Us. Und was ich persönlich in der Tat wirklich ziemlich krass fand, der ist nach seinem Auftritt nicht ab in die Limo und weg zum Flughafen. Nope. Macklemore ist echt noch richtig eskaliert so auf der Aftershow-Party-Tanzfläche, ne? Hat wirklich richtig gut mitgefeiert und das alles übrigens auch ohne Alkohol. Ne? Der Macklemore trinkt ja seit Jahren schon nicht mehr. Im 1 Live Party-Check hat er uns Backstage dann bei der Krone mal verraten, worauf denn er so feiert. My favorite drink at a party is hot chocolate. Mein Lieblingsgetränk ist heiße Schokolade. Ich schleiche mich echt irgendwie auf so Partys, wo alle Shampoos trinken und schmuggel da meine Thermosflasche mit Sprühsahne rein. With my own canister of whipped cream. Ja, gut, jetzt überlege ich kurz. Nee, ich glaube, eine Thermoskanne habe ich bei dem nicht gesehen. Aber das hat natürlich ganz generell auch Vorteile, ne? Wenn man nüchtern auf eine Party geht. Man verliert zum Beispiel nicht so viel, oder doch? Yes, I've lost many things on a night out. Ich habe schon so viel verloren. Mein Handy und meine Unschuld. Beides in einer Nacht. Same night. Okay, das müsste aber schon was länger her sein. Ne? Auf der Krone jedenfalls habe ich beides nicht beobachtet. Ja, wie auch immer. Das ist der Mann. I wanna be free. I wanna just live inside my Cadillac. That is my sh. And I'll throw it up. That's what it is. In my C-A-D-I-L-L-A-C. Can't see me through my tents. I'm riding real slow. And my paint wet, dripping, shining like my 24s. I don't got 24s, but I'm on those Vogues. That's those big white walls, round them 100 spokes. Old school like old English in that brown paper bag. I'm rolling in that same whip that my granddad had. Hello, haters, damn y'all. Midnight drive, got that gas pedal lean back, taking my time, I'm rolling out the roof. fashion. In some Burning Mac, would have been prouder. Looking down from heaven like damn, that's stylish. Smiling, don't pay attention to the mileage. Can I hit the freeway illegally going 120? Easy weaving in and out of the traffic. That cannot catch me, I'm smashing, I'm ducking, bucking. I'm out here, I'm looking fucking fantastic. I am up in the classic, now I know what it's like under the city lights. Riding into the night, driving over the bridge. The same one we walk across as kids. Knew I'd have a whip, but never one like this. Old school, old school. Seattle, there's hella Honda Civics, I couldn't tell you about paint either. But I really wanted the caddy, so I put in the hours and moved up over to the dealer and I found the car dream. It was a bargain with the skeezer, got the keys, and as I was leaving, I started screaming. Got that off-black Cadillac, midnight drive, got that gas pedal, lean back, taking my time. I'm rolling up, roof up, letting it sky, I shout. The city never looks so bright, Backwoods and white hoax in the backseat. Like she writing rhymes. I had it in hell in my love trying to blow a mind. Cadillac pimping, my uncle was on. 14, I sold his keys, me and my niggas was gone. Stealing portions of his liquor, water in his Patron. Driver smiling like I won a fucking lottery, homes. Tires with the spokes on it, in the Vogue too. Mustard and mayonnaise, keeping the buns all on my dogs. Hanging out the window, youngest whips frontin' like a bow. Trying to fuck them all. Never fucked the whip, see what's popping at the mall. Need a bad bitch, slap a booty with my paws. Niggas fuck the f, I was tearing down the walls. I'm motherfucking all. Sweating sides, had her hypnotized. Grip the leather steering wheel where I grip the thighs. See the lust stuck up in the eyes. Maybe she liked the ride, or does she like the smoke? Or does she want to love? Cause this street a coup de ville, so you never know. So we cool, so minutes, my the limit. Not a window tinted for showing gangster in it. Socks till the gas is finished. Cue. No, you don't need it as much as you used to, do you? You didn't think that I noticed it, did you? But I did, yeah. Your loving has a way of pulling me apart at the seams. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me, the one on the line, the one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right, yeah. Answer the question I asked you, that's on you. And I never question the answer you give me, but I should, yeah. Your loving has a way of making me forget all my senses. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line, the one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Right, right, yeah. remember when it was me that held you high when you're lonely, the guy you call when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line. Cyrus für euch. It's a brand new start. Eins Live Gold ist hier. A dream come true. Und jetzt auch, wie heißt der Song? So nehme ich. Leute, erinnert ihr euch noch? Lady Gaga, die wollte mal nicht, dass ein Eis mit ihrem Namen verkauft wurde. Ne? Baby Gaga hieß das. Das hat so eine Eisdiele in London gemacht und zwar aus Muttermilch. Ja, schon ganz schön schräg. Ne? Insofern hätte es aber auch schon irgendwie gepasst zu Lady Gaga, finde ich, der Frau, die mein Kleid aus Rinderfilets anhatte. Aber die wollte mit diesem Muttermilch-Eis nichts zu tun haben. Und ich denke mir so, ja gut, in dem Fall, ich verstehe das so ein bisschen. Ne? Beyoncé dagegen, die hat jetzt einen ähnlichen Fall. Die will auch nicht, dass ein Produkt verkauft wird, das so vom Namen her sehr an sie erinnert. In dem Fall aber, es ist wirklich wesentlich schwerer zu verstehen. hört er in der nächsten Stunde hier in 1 Live Gold. Vor den Infos habe ich jetzt erstmal noch Crow für euch mit Unendlichkeit. Scheiß auf Money, scheiß auf Bitches und Karriere-Scheiß. Ich wurde nicht, weil ich gut bei den Apes gesigned. Scheiß auf Platin und das Business, denn es geht vorbei. Keine Zeit, das hier ist mein Ticket in die Ewigkeit. Und wenn es gut läuft, hab ich 70 Jahre Lebenszeit. Um zu verhindern, dass die Seele Kilometer weit. Schwerelos ins Leere drei. Bitte Gott, steh mir bei, dass am Ende dieses Lebens mehr als eine Trophäe bleibt. Yeah, yeah, ich weiß, wir haben zu wenig Zeit. Doch um was zu reißen, glaub mir, reichen ein paar Megabyte. Es ist schon spät, ich weiß, sorry, doch mit Beten rein, geh schon mal voraus und richte aus, komm ein Haufen neuer Dinge, nach denen alle sich erinnern, wer ich war. Damals mit der NPC vom Zimmer in die Charts. Ich bin mir sicher, man kann nur gewinnen, wenn man wagt. Die Welt ist nicht genug, ich halt den Finger Richtung Mars. Sinn macht Spaß, ey, du bist ein Star. Ist von goldenen Äpfeln, kriegst schöne Frau. 10.000 km, doch du gibst noch gar. Und brauchst nie wieder Schlaf, denn du lügst im Traum. Doch gut zu Wurst, Cash, Pretty Things, wunderschön Bands in Weiß. Und all der ganze fancy Scheiß, du stehst vor 100.000 Fans und weißt, irgendwann ist der Moment vorbei. Und ich wollte eigentlich ein Endless schrieb ich jeden Tag nach Unendlichkeit.